Damit wären etwa 15 Millionen Deutschen von Preußen getrennt worden. Dass diese Angabe nicht so sinnlos war, geht schon aus dem bisherigen hervor. Scharf wurde sie beleuchtet durch den Leoprechting-Prozess im Mai 1922 und vor allem durch den Landesverrat Fuchs-Machhaus-Kübelis. Ich hatte im Februar 1923 Verschiedenes unklar gehört. Ich konnte nichts damit anfangen. Ich sah erst klar, als sich Kühles am 6. März erschoss, der gesagt hat, ein Franzose von hinten sei ihm lieber als ein Preuße von vorn. Für mich war es tief erschütternd, mit welchen Ehren dieser Landesverräter beigesetzt wurde. Ich sagte zu meiner Frau damals sarkastisch, wenn ich hier einmal beerdigt werden sollte, so bekomme ich kein solches Begräbnis. Die katholische Geistlichkeit, die sonst gegen jeden Selbstmörder ihr Herz verschließt, begleitete diesen Mann. Zur ewigen Ruhe kann man nicht sagen. Das und die ganze Behandlung des ungeheuerlichen Landesverrats in der öffentlichen Meinung ließen in mir die Gewissheit entstehen, dass hinter den Landesverrätern andere Kräfte standen. Ich habe auch nie geglaubt, dass der gerissenste französische Agent Richer mit Fuchs und Machhaus als Privatleuten verhandelt hat. Richer wollte den Aufruhr in Thüringen erregen zu der Zeit, als wir den Kampf an der Ruhr hatten. In dem Angebot, das Herr Richer, Beauftragter des französischen Gesandten Dart, gemacht hatte, kam wieder der teilweise Anschluss Österreichs an Bayern und diesmal durch Schaffung eines europäischen Völkerbundes unter dem Protektorate Frankreichs, das an der Ruhr stand und nun Bayern mit einbeziehen wollte. Bayern sollte Anlass zum Einmarsch nach Mitteldeutschland gegeben werden, wo Frankreich einen bolschewistischen Aufstand erregen wollte. Man zeigte damit Bayern, wohin es sich vergrößern könnte. Anfang Mai erschien in der Presse folgende Äußerung eines bayerischen Ministerialrates. Die Minister von Knilling, Schweyer und Matt wären für einen Zusammenschluss Bayerns und Österreichs. Nur die Frage sei noch offen, ob ein bayerischer oder österreichischer Fürst den Thron besteigen solle. Minister Schweyer habe bei seiner Pfalzrede darüber mit dem französischen General de Metz verhandelt und die Zustimmung der Franzosen erhalten. Hinter diesem Plan stünden auch Kardinal Faulhaber und der Papst. Über das Verhalten und die Gesinnung der gesamten Minister seien selbst die Ministerialreferenten ungehalten und damit durchaus nicht einverstanden. Der bayerische Kurier plädierte für eine gerichtliche Klarstellung. Der völkische Beobachter sprach die Erwartung aus, dass dieser Weg nie beschritten werde, und so traf es auch ein. Die Schaffung eines machtlosen Deutschland, später ausgesprochen unter Zerschlagung Preußens, war zugleich der Ausfluss ultramontaner Politik, wie man sie seit der Reichsgründung im Jahre 1871 verfolgen kann. Während des Weltkrieges trat sie klar in Erscheinung und fand im Abgeordneten Erzberger ihren Vertreter, an dessen Namen die Friedensresolution vom 19. Juli 1917 zusammen mit dem Graf Tschernin der Waffenstillstand Versailles und Weimar für immer verknüpft ist. Der Artikel 18 der Weimarer Verfassung, der die Abtrennung der preußischen Landesteile zulässt, war für mich der Grabstein Deutschlands, wohl durchdacht von Deutschlands Feinden in die Verfassung hineingebracht. Wenn nun jetzt von einer Zentrumsschwenkung gesprochen wird, so verstehe ich das nicht. Man braucht nur die Reden des Abgeordneten Trimborn im Verfassungsausschuss nachzulesen, die schon damals auf mich einen sehr ernsten Eindruck machten. In dem Kampfe Deutschlands um seine Freiheit und um sein Dasein war der Vatikan nicht neutral, sondern deutschfeindlich. Frankreich wurde begünstigt und geehrt. Am 6. April 1919 wurde in Rom vor dem besonders feierlich versammelten Episkopat die Jungfrau von Orléans heilig gesprochen. Im Hinblick auf das Wunder an der Marne betonte nach der Rede des Bischofs Touché von Orléans der römische Papst Benedikt XV. In seiner französischen Antwort, er bedauere es, Franzose nur von Herzen zu sein. Dann fuhr er fort, in diesem Wunsche und in diesem Gelöbnis ist der Franzose dem Herzen nach mit dem Franzosen von Geburt einig, um Frankreich die Vermehrung seines Ruhmes und seines Glückes zu wünschen. Die Wirkung auf die deutschen Katholiken war niederschmetternd. Die Augsburger Postzeitung Nummer 193 vom 4. Mai 1919 schreibt: Was wir von jenen, die Franzosen dem Herzen nach sind, zu erwarten haben, wissen wir. Es ist eine furchtbar bittere Feststellung, die wir hier machen mussten. Eine Feststellung, gegen die sich unser ganzes Gefühl sträubt, aber der es ins Auge zu sehen gilt. Es ist heute noch etwas in uns eingestürzt, was uns lieb und teuer war, um die Katastrophe zu vollenden. Wir fürchten, dass der Preis, um den man Frankreichs Umkehr kaufen will, ein höherer sein wird, als man es in Rom gedacht hat, da man jenes Bekenntnis in die Waagschale warf. So gibt das führende Blatt des bayerischen Katholizismus den Eindruck wieder. Ich fürchte, dass vieles wieder vergessen sein wird. Es war für mich, der ich, wie ich nochmals hervorhebe, die Segnungen und die Zucht der katholischen Kirche hoch einschätze, schmerzlich zu sehen, wie im vergangenen Sommer der jetzige römische Papst sich gegen die Sabotage im Kampf um Rhein und Ruhr wandte, wie Marschall Foch bei seiner Reise in die Vereinigten Staaten Nordamerikas einen Ehrensäbel der dortigen Jesuiten erhielt, gleichsam als hätte er im Dienste der Gesellschaft Jesu gearbeitet. Ich erinnere auch an die unheilvollen Einflüsse, denen Kaiser Karl unterworfen war, als er durch das Sonderfriedensangebot im Frühjahr 1917 Deutschland verriet, gerade als der Sieg sich auf Deutschlands Seite neigte. Nicht minder schmerzlich waren für mich die deutsch abträglichen Aussprüche des Kardinals Faulhaber, der während des Fuchs-Machhaus-Prozesses in Amerika war und dort über deutsche Belange sprach, wobei er die Versenkung der Lusitania, die der feindliche Admiral Sims als zu Recht erfolgt bestätigte, seinerseits als völkerrechtswidrig bezeichnete und auch über die Schuld am Kriege nicht so sprach, wie es wohl die überwiegende Mehrheit des deutschen Volkes als Wahrheit ansieht. Auch hier wieder ein diskretes Schweigen des größten Teiles der hiesigen Presse, die damit ihr wahres Gesicht in der deutschen Frage zeigte.